Ich heiße euch alle herzlich willkommen an diesem 17. oder auch Q-ten Juni 2024, ein Montag. So, heute zunächst mal beginnend mit ein paar technischen Dingen. Also ich wurde neulich gefragt, ob ich nochmal sagen kann, in welchem Podcast ich bestimmte Dinge gesagt habe, zum Beispiel über eine St. James Bible. Da ist eine kleine Begriffsverwechslung. Es gibt eine King James Bible und es gibt ein St. James Island, bekannt als Epstein-Insel. Über beides habe ich schon öfters was gesagt. Allerdings, das sind jetzt fast 300 Podcasts, Leute. Und insgesamt also ungefähr 150 Stunden. Wo ich jetzt genau das gesagt habe, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Das heißt, ja, man kann es schon, aber es ist sehr aufwendig. Aber das kann jeder für sich machen und deswegen gebe ich euch jetzt eine Möglichkeit, wie ihr das tut. Es gibt einen Link im Internet, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, alle diese Podcasts einzustellen, aber nicht nur in Ton, in Audio, sondern auch als PDF in Text. Und die kann man durchsuchen. Und da sind zwei Programme besonders günstig, sind beides frei erhältlich. Und das eine heißt Seek Fast, also suche schnell. Und das andere heißt Office Search. Und bei dem Office Search muss man dann auch noch eine kleine Einstellung vornehmen am sogenannten Config-File, sonst durchsucht es keine PDFs. In diesem Config-File von Office Search gibt es eine Text-Extension-List und in dieser fehlt das PDF. Und dann gibt es eine Binary Extension List, das sind Files, die nicht durchsucht werden und dort ist das PDF drin. Und dann müsst ihr das einfach dort rausmachen und in die Text Extension List reinmachen und dann durchsucht er auch PDFs. Ich präferiere Office Search, weil das muss man noch nicht einmal installieren. Das wird einfach auf einen USB-Stick kopiert und von dort aus dann einfach gestartet, indem ihr das Exe-File doppelklickt. Oder man kann es sonst irgendwo hin kopieren auf seiner Festplatte. Während das Seekfast installiert werden muss und dann Einträge im Registry macht, insbesondere ist das in seiner Grundversion auf 50 PDFs beschränkt und nur in der Kaufversion für $47 dann bis 20.000 PDFs fähig zu durchsuchen. Und deswegen machen die in der Registry einen Datumseintrag, den man nicht findet und deswegen auch nicht mehr zurücksetzen kann. Und dann, wenn das da drin ist und da nicht drin steht, dass man das gekauft hat und dann geht das eben nur beschränkt. So viel zur Textsuche. Den Link, wo ihr die PDFs findet, den tue ich dann einfach unten anhängen. Auch den Link dieser Suchprogramme. Neulich habe ich euch die Internetadresse sos@russische-botschaft.de gegeben. Und da haben sich jetzt einige Leute hingewendet mit ganz privaten Problemen. Dafür ist das Ding eigentlich nur dann da, wenn da irgendwelche Sachen mit gemeint werden, die Russen betreffen. Also Unrecht gegen russische Mitbürger oder Unrecht, die irgendwie im Zusammenhang hängen mit Russland, mit diesem Russen-Bashing und dergleichen. Deswegen meine Bitte, wendet euch nicht mit irgendwelchen eigenen Dingen dahin, höchstens mal um Rat zu fragen, aber wahrscheinlich werdet ihr keine Antwort kriegen, denn diese Stelle ist eigentlich nur zum Registrieren gedacht. Und zwar zum Registrieren von Verbrechen oder Kriminalfällen gegen russische Bürger. Jetzt ist natürlich das, was in unserer Republik geschieht, im Großen auch ein Gesetzesbruch gegen Russland, gegen damit alle russischen Bürger. Und wenn ihr sagt, das möchte ich nicht, dass mein Name da mit genannt wird oder ich mit in der Riege derer stehe, die das wollen, dann könnt ihr da eine kurze Notiz hinschicken und sagen, ich distanziere mich von dem, was da in Berlin an Dingen entschieden wird bezüglich Ukraine und Russland und den Konflikt da. Aber seid da nüchtern und seid da kurz und kommt auf den Punkt und seid vor allem höflich, keine Romane da schreiben. Und keine Gefühlsaufbrüche oder Gefühlswallungen da mitteilen, sondern einfach nur kurz, ich bin damit nicht einverstanden. Ich bitte, dass das registriert wird und könnte Putin vielleicht doch irgendwann diesen 2+4-Vertrag kündigen. So, das war die zweite technische Sache. Die dritte betrifft diesen Link, wo man gucken kann, was ist eine Firma und was nicht. Wenn ihr da feststellt, dass irgendwas eine Firma ist, was ihr bisher anders betrachtet habt, dann geht bitte nicht hin und beschimpft diese Leute oder seid denen unverschämt gegenüber oder fordernd gegenüber oder auftrumpfend. Denkt dran, die wissen unter Umständen gar nicht das, was ihr jetzt gerade rausgefunden habt. Und vor allem, die haben die Piff-Paff-Gewehre. Das heißt, die können mit der Polizei und so weiter. Ist vielleicht ungeschickt, dann da forsch aufzutreten und zu meinen, man wäre im Recht. Natürlich, man ist im Recht, aber das kriegt man nicht, wenn die anderen die Bewaffnung haben. Und das ist auch der nächste Punkt und auch unser Einstieg ins heutige Thema. Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei verschiedene Sachen. Und was die andere Seite als Unrecht erkennt oder anerkennt, das haben wir das letzte Mal schon thematisiert. Es sind diese RKI-Protokolle da. Damit ist der Beweis in der Offenheit da. Und ihr könnt mal auf dem Kanal von Bodo Schiffmann gucken. Da gibt es viele Beiträge, in denen man nachvollziehen kann, was da eigentlich wirklich an Verbrechen gelaufen ist. Bodo Schiffmann hat auch inzwischen ein Buch geschrieben. Und das müsste bald erhältlich sein, zumindest in elektronischer Version, wo über mehrere hundert Seiten die wichtigsten Stellen in den RKI-Protokollen, an denen Belege dafür da sind, dass da wirklich nachhaltig gegen Recht und Ordnung gehandelt wurde, belegt sind. Und das könnt ihr euch ja dann anschaffen und angucken. Aber wir sind jetzt inzwischen eigentlich an einem Punkt angelangt, wo wir uns mal Gedanken darüber machen müssen, was tun wir denn mit all diesem Wissen, wie kommen wir jetzt denn ins sogenannte Handeln? Und vor allem, wenn handeln, dann ist immer noch die Frage, was machen? Ja, man kann nicht einfach drauf losschlagen. Ich habe ja eben gesagt, die Bewaffnungslage ist einfach ungünstig. Und deswegen rate ich auch niemandem, irgendwie forsch oder gewaltmäßig da irgendwo aufzutreten und schon gar nicht irgendwelche Gewalt organisieren zu wollen und da einen Krieg ziehen zu wollen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig daneben und ich hoffe, dass der Zeitpunkt auch nie kommt, wo das überhaupt notwendig sein würde. Denn in den Podcasts, die ich euch bisher zur Verfügung gestellt habe, ist ja deutlich zu erkennen, wie der Plan gedacht ist. Das habe ich ja immer wieder erklärt und auch an Stellen, wo man gedacht hat, oh, jetzt läuft was schief, dann darauf hingewiesen, warum das nicht schief läuft, sondern genau so gewollt und gebraucht wird. Und es ist tatsächlich auch nach wie vor so, dass dieser Plan vollkommen klar auf der Schiene steht und läuft und noch keine Entgleisung da ist, keine Plan-B-Variante eingeschaltet werden musste und dergleichen. Und damit ist davon auszugehen, dass der auch weiterhin läuft. Das heißt, echtes Handeln mit irgendwelcher Gewalt kommt frühestens überhaupt erst in Frage. Wenn der Plan völlig gescheitert sein sollte, dann ist einfach Notwehr angesagt. Aber da sind wir überhaupt nicht und ich denke auch nicht, dass wir da hinkommen. Deswegen lasst solche Gedanken bleiben. Wenn es hier im Land zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, dann muss man sich vielleicht wehren können und dann ist auch Gewalt nicht ganz aus dem Spiel, wie gesagt, als Notwehr. Aber da sind wir weit, weit weg davon und ich empfehle auch niemandem, solche Zustände herbeiführen zu wollen. Aber mit Handeln ist was ganz anderes gemeint. Zunächst einmal ist ja in der jetzigen Situation eine Entschlussfassung notwendig. Ja, wo zum Beispiel sind meine persönlichen roten Linien? Und wie reagiere ich, wenn eine davon berührt oder sogar übertreten wurde? Das muss ich mir im Voraus klar machen. Ja, das ist eine sogenannte Entscheidung. Ja, die Entscheidung ist ein Prozess, an deren Ende immer ein Entschluss steht. Im Griechischen heißt dieser Prozess Entscheidung Krisis. Und da ist das deutsche Wort Krise abgeleitet. Das heißt, in einer Krise ist eine Entscheidung fällig. Ja, die Krise leitet mich quasi dahin, in einen Entscheidungsprozess reinzugehen und dann einen Entschluss zu fällen oder sogar mehrere Entschlüsse zu fällen. Und es gibt Leute, die kommen einfach mit ihren Entschlüssen nie hin, weil sie einfach sagen, ich weiß ja gar nicht was und wie und wo. Ja, das ist dann der Unentschlossene oder Unentschiedene und der kommt immer in die Scheidung. Das heißt, seine Mitmenschen trennen sich von ihm, weil er nie zu Potte kommt. Die sagen, der ist jemand, der hält sich alle Hintertürchen offen oder mit dem kann sie nichts anfangen, der entscheidet nie. oder der kommt immer wieder mit denselben Themen. Ja, das ist etwas, was den anderen dann auffällt, in der Regel unangenehm auffällt, und deswegen ist jemand, der immer in der Krise bleibt, jemand, der irgendwann alleine ist. Also ihr müsst sehen, Entschlüsse sind notwendig. Ja? Und wenn uns das Schicksal oder Gott oder wir das auch immer betrachtet, wenn uns Gott oder das Leben in eine Krise führt, wo wir Missstände erkennen, dann müssen wir das betrachten, analysieren und irgendwie einen Entschluss fassen, was zu tun ist, um aus dieser Krise rauszukommen oder zumindest deren Folgen zu mindern. Und deswegen ist es auch so gut, dass man erstmal den Feind kennt und weiß, was passiert denn da überhaupt? Und wer ist da gegen wen? Da werden ja immer Nebelwände und Nebelkerzen gezündet, um genau das zu vertuschen. Ich habe jetzt gestern eine wunderbare Predigt gehört von dem Jakob Czarnke aus der Gemeinde in Riedlingen. Der hat auch einen Telegram-Kanal, Predigten von Jakob Czarnke. Da könnt ihr euch das anhören. Das ist ganz aktuell, tagesaktuell. Und der Mann bringt es auf den Punkt. Ich schätze den sehr. Er zerlegt eigentlich das Narrativ unserer Eliten und entlarvt es als Lüge. Das Thema dieser Predigt ist der gerechte Krieg. Gibt es das? Und er meint ja, aber nicht der, der da jetzt gerade von unserer Seite aus gemacht wird. Er zeigt im Wesentlichen das, was andere auch zeigen, nämlich wie der Westen sich seit 2008 so richtig schrittchenweise, immer so einen Zentimeter weiter und Nagel rein, und noch einen Zentimeter und der nächste Nagel rein, an die russische Grenze heranschafft und eindeutig das Ziel hat, Russland zu zerstören irgendwann. Also da sind zu viele Bodenschätze. Und darum geht es ja auch in diesem Ukraine-Konflikt im Kern. Das ist einer der Kerne. Ja, da ist zunächst mal in der Ostukraine sind riesige Bodenschätze. Ja, man rechnet damit 12 Billionen Dollar Wert an Bodenschätzen. Das ist Dollar vielleicht so in der Jetztzeit noch, weil der inflationiert jetzt inzwischen. Da wird es also, wenn das täglich ja mehr, aber rechnet es dann halt einfach um in irgendwas anderes, ja, in Fassöl, Unzen Gold oder was. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr große Bodenschätze da. Und die will man natürlich nicht verlieren. Warum? Die hat man schon beliehen. Die hat man schon als sein eigenes Eigentum betrachtet und eingeplant. Das heißt, man hat im Vorgriff auf die zu erwartenden und auszubeutenden Bodenschätze im Donbass hat man diesen Krieg gemacht. Das heißt, man hat den Krieg auf Kredit, auf Pump finanziert. Seit 2008 wird da geschafft und immer wieder geschafft und immer wieder Geld reingepumpt, um an diese Bodenschätze zu kommen. Und jetzt kommt der Putin und nimmt die einfach in Beschlag. Sagt, die Leute dort haben abgestimmt, sie wollen zu Russland gehören und damit ist das für euch tabu. Und jetzt haben die Schulden gemacht und kriegen das, den Return, also den Gewinn dieser Schulden kriegen sie nicht mehr. Weil eben dieses Land weg ist. Und da kommen sie nicht mehr dran. Zumindest nicht so, wie es aussieht. Und das ist auch der Grund, warum diese Scherzkekse da in der Schweiz so eine Nummer abziehen. Da hat nicht die Schweiz eingeladen, sondern das war der Herr Zelensky. Inzwischen verkauft seine Frau, die, weiß nicht, wie das mit Vornamen heißt, aber Zelenskaya, irgendwelche Kinder in westliche, was weiß ich's. Dem Putin werfen sie vor, Kinder entführt zu haben. Nee, der hat ihn in Sicherheit gebracht. Aber die Zelenskaya, die macht sowas. Zumindest, wenn man den Medienberichten glauben darf. Und irgendwie muss man ja diese vielen Briefmarken bezahlen, wenn man da irgendwelche Leute einlädt und da irgend so eine Wunderkerze zündet und in der Schweiz eine Friedenskonferenz macht, ohne den Kriegsgegner. Ich meine, das ist ja völlig absurd. Und man sieht ja, dass es da überhaupt nicht wirklich um Friedensfindung oder Friedensschaffung geht, sondern einfach nur, um Kopf durchzusetzen und mit dem Kopf durch die Wand. Das heißt, diese Zecken, die werden da einfach nicht Ruhe geben. Das sind insbesondere die EU-Kreise und der Zelensky. Die in Washington, die sind schon, ja, denen fällt der Zelensky inzwischen auf den Wecker. Vor allem mit seiner ständigen Bettelei. Die haben kein Interesse mehr daran. Die wollen das jetzt den Europäern hindrücken und sagen, macht ihr den Krieg mal weiter? Das ist auch der Grund, warum er das jetzt aus dem Rammstein-Gefüge rauslöst und ihn nach Wiesbaden verlagert und dort ein NATO-Hauptquartier macht. Damit gibt man denn oder geben sich die Amerikaner so mehr oder weniger die Hintertür in die Hand, wo sie sagen, da können wir uns leise verabschieden, wenn da hinten in Taiwan die Bambule losgeht und dann müssen die Europäer dann selber ran. Und das ist natürlich mal wieder auf deutschem Boden. Die Deutschen sind auch die Hauptfinanziers dieses ganzen Konflikts. Die Amerikaner machen ja alles nur auf Kredit. Und wenn diese Kredite ausfallen, und dann machen sie die Deutschen haftbar dafür und dann müssen wir das bezahlen. Also macht euch nichts vor. Dieser Krieg landet nachher auf dem deutschen Bierdeckel. Und die Tür ist jetzt schon geöffnet. Der Amerikaner will durch die Hintertür raus, durch die Feuertür die Treppe abhauen. Und dann die Tür von außen verrammeln, sodass die Deutschen dann nicht mehr rauskommen aus der Nummer. So, das ist jetzt so ungefähr die Sache, die wir für unsere Entscheidung brauchen. Die Frage ist zunächst mal, wollt ihr das? Und das müsst ihr natürlich jeder Einzelne entscheiden. Und vor allem, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr euch überlegen, was zu tun ist. Jetzt kann man sagen, okay, ich gehe ins Ausland. Da ist immer die Frage, wohin und mit welchen Mitteln. Viele sind dann pleite wieder zurückgekommen, weil sie im Ausland keinen Fuß gefasst haben und keinen Anschluss gefunden haben und sich nicht gut sozialisieren konnten, insbesondere keine Arbeit gefunden haben und dann eigentlich ja ihr täglich Brot nicht finanzieren konnten. Und ihr könnt nicht erwarten, dass die im Ausland das so machen wie die dummen Deutschen, ja, dass die Hinz und Kunz ins Land lassen und dann als Bürgergeldempfänger finanzieren. Das ist in anderen Ländern anders. Da kann man rein, klar, aber du musst dich selber versorgen. Man muss also selber seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn man das nicht kann, weil man die Sprache nicht kennt und dann feststellt, ich kann die auch kaum lernen, das ist alles zu schwierig und diese Schulangebote sind zwar da, aber die kosten dann auch noch, das muss man vorher überlegen. Und da scheitern schon viele. Vor allem ist es oft so, dass man dann vom Regen in die Taufe kommt, denn diese Globalisierung und der tiefe Staat, die gibt es auch in anderen Ländern. Und wenn die merken, dass da einer aus Deutschland geflohen ist, dann ist das vielleicht nicht der, ja. Wir müssen einfach erkennen, dass es im Kern eigentlich darum geht, die Deutschen kaputt zu machen. Das ist dieses Ziel der UNO und das ist das Ziel der sogenannten Westmächte, nämlich Deutschland und Russland immer voneinander getrennt zu halten. Deswegen hat man ja auch dieses Deutsche Reich und das Russische Reich attackiert. Man hat die erstmal gegeneinander in Krieg gejagt. Das war der Erste Weltkrieg. Und hat dann auf beiden Seiten mit Sozialismen die Völker unterwandert und völlig zerstört. Das war deutlich in der sogenannten Sowjetunion, diese bolschewistische, sozialistische oder kommunistische Revolution da. Und im Westen, das heißt in Deutschland, hat man das gemacht mit den Sozialisten und den Nationalsozialisten. Aber auch wieder Sozialisten. Es sind immer Linke, die das machen. Und die Linken, das sind die, die von den Zionisten da erfunden wurden. Und die haben überall in der Welt, haben diese Tiefstaatkräfte mit sozialistischen Bewegungen die Länder unterwandert und kaputt gemacht. Und insbesondere diese Kaiserreiche da, China, Russland, Deutschland. Insofern ist natürlich auch dieser Kampf gegen rechts eine Nebelkerze, weil die Nazis, die sind links, immer. Wo auch immer sie in der Welt auftauchen, waren immer links und sind immer links und werden immer links sein. Deswegen prallt dieser Vorwurf auch an mir immer ab, weil das war nie meine Ideologie. Ich war noch nie irgendwie links verankert. Sondern in der meisten Zeit eigentlich gar nirgends. Ja? Also ich bin politisch nirgends verankert. Und eines mit Sicherheit, nicht links. Und das hat aber mit was ganz anderem zu tun. Ja, linke Ideologien sind immer kollektivistisch. Das heißt, da ist ein gewisser Herdentrieb. Und deswegen ist das so attraktiv für Leute, die Ängste haben. Die rennen dann immer dorthin, wo die Masse ist, wo sie dieses Kollektiv finden. Und weil sie dann in der Mehrheit sind, haben sie das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Und das ist meines Erachtens keine gute Idee. Weil Angst das Denken behindert. Und umgekehrt das Denken die Angst behindert. Das heißt, es hat gar keinen Sinn, aus Angst irgendwo in die Masse zu flüchten. Wenn man dann was macht, gerät man ins Denken. Weil nämlich nur beim Denken, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Entscheidungsprozess, zu unserer Krisis, nur im Denken komme ich zu einer Analyse des Zustandes, den ich habe. Und auch nur dann kann ich sagen, okay, wenn das so und so ist, dann muss ich so und so vielleicht darauf reagieren. Ich muss mich da sicher machen, da wappnen, das tun und jenes tun, damit ich da eine gewisse Sicherheit erzeuge und das mir die Angst nimmt. Und dann im allerletzten Schritt vielleicht auch denkt, dann ins Ausland abzuhauen, wenn es ganz doof kommt. Aber das ist dann einer der allerletzten Schritte. Und was soll mir ein Kollektiv dabei helfen? Wollen die dann alle mit ins Ausland? Aber so ein Entscheidungsprozess beginnt mit einer klaren Analyse. Und ich habe euch oft, und ihr könnt das rückwärts nochmal dann hören, die Möglichkeit gegeben zu sehen, wo ist der Feind. Geht in die Bibel, da ist der Feind genannt, das ist Satan. Und Satan kennt keine Umkehr, der kennt kein Zurück. Und das sehen wir bei unseren Eliten genauso, das sind Anhänger Satans. Allein schon dadurch entlarven sie sich. Sie können nicht zurück. Und das sieht man an dieser komischen Schweizer Friedensveranstaltung, da die gar keine sein kann, weil der Russe nicht mit am Tisch sitzt. Ja? Der Hauptgegner und vor allem derjenige, der die Siege verbucht, sitzt nicht mit am Tisch. Auf seine Bedürfnisse wird gar nicht eingegangen. Das ist absurd. Und die reden sich da ein in ihrer Blase, sie wollen den Russen fertig machen. Na ja, macht mal. Ihr könnt's ja nicht. Das sieht man die ganze Zeit schon und wir haben das schon vorher gewusst. Und das gehört in die Analyse mit rein. Ja, ich muss sehen, wo die Zecken sitzen. Und dann brauche ich ein Zeckenschutzmittel. Ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, mache ich was gegen die GEZ, mache ich was gegen die Steuern oder was? Ich würde da auf jeden Fall nie dazu raten, irgendwas gesetzfreies zu machen. Denn, wie gesagt, die haben die Macht, die haben die Waffen, ihr nicht. Und es ist immer gut, wenn man beim Krieg berechnet, was kann ich leisten, wo kann ich mir einen Kampf leisten und wo kann ich mich einem Kampf stellen und wo nicht. Na, zunächst einmal stelle ich mich dem Kampf schon dadurch, dass ich die Angst bekämpfe. Und zwar nicht damit, dass ich in eine Masse flüchte oder auf andere Weise den Kopf in den Sand stecke, sondern indem ich denke. Und dann mir irgendwann auch was einfällt, das ist ja ein Prozess, Denkprozess ist ja auch ein Prozess, das ist nicht heute und klack, dann habe ich einen Entschluss, sondern ich bin in einer Krise, ich beobachte das, ich sehe das, ich nehme Dinge wahr, ich versuche dann Puzzleteilchen zusammenzulegen, der eine oder andere hilft mir dabei und durch dieses Denken nehme ich mir die Angst, weil ich irgendwie einen Knopf dran habe. Ja, ich habe jetzt einen Knopf, ich kann sagen, okay, mit dem Denken komme ich voran, ich sehe jetzt, wo wer steht, wo wer was will, welche Ziele da sind und so weiter und so fort. Und dann kann ich mich in diesem ganzen Getümmel so positionieren, wie es günstig für mich ist. Und da muss man natürlich dann aber auch am Ende den möglichen Einsatz und damit meine ich den maximalen Verlust oder Schaden berechnen, den man dabei nehmen kann. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, also ich will jetzt nicht mehr, dass die da mit den Panzern auf der Autobahn rumfahren. Ich tue mich zusammen mit 50.000 anderen und stellen alle unser Auto auf die Autobahn. Dann kommen die nicht mehr durch. Ja, aber das kann im Ernstfall den Totalverlust meines Autos bedeuten. Und das muss ich vorher kalkulieren und nicht plötzlich sagen, jetzt ist ja das Auto kaputt, weil sie mit dem Panzer drüber gefahren sind oder abgeschleppt haben und beschlagnahmt haben. Das sind Gedanken, die muss ich mir vorher machen. Und die Frage ist dann, lohnt sich's? Ja? Jetzt kommt Krieg, jetzt kommt Musterung, jetzt geht's um die Kinder, um die Verwandten, um vielleicht sich selber. Da muss ich jetzt mich informieren, kann ich denn Kriegsdienst verweigern? Auch wenn ich früher mal in der Armee gedient habe, in der Bundeswehr gedient habe und jetzt als Reservist irgendwie da bin, habe ich dann immer noch rechtlich die Möglichkeiten, da eine Verweigerung zu machen. Und das sollte man bald angehen, weil irgendwann ändern die das Gesetz, dann kann man es nimmer. Und Leute, macht euch da nichts vor. Ne? Die kommen mit den Feldjägern und holen. Und wer da nicht freiwillig antritt, der wird dann standesrechtlich erschossen. Ja, Fahnenflucht nennt man das. Im Defensivfall oder im Kriegsfall. Das ist ein Todesurteil. Deswegen fand ich auch immer diese Aufkleber auf irgendwelchen Autos. Stellt euch vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. So sinnentleert, weil wenn das einer versucht, dann ist er morgen tot. Die holen den und erschießen den. Die haben die Waffen. Das müsst ihr immer bedenken. Und ihr müsst auch bedenken, dass je mehr RKI-Protokolle und solche Sachen rauskommen, und im Ausland geht das schon richtig heftig zur Sache, hier in unserem Land, wir sind noch die Insel der Blinden, weil hier durch Zensur und durch Gleichschaltung der Medien einfach nichts reinkommt. Aber im Ausland ist das schon auf fortgeschrittenem Weg. Da werden schon Prozesse geführt, da werden zum Teil auch Leute verurteilt. Und möglicherweise schlimmer, ja. Also ich höre immer wieder auch von Hinrichtungen. Und dann ist natürlich klar, das kriegen natürlich unsere oberen Pappnasen da auch mit. Und damit geht bei denen das Hinterquartier auf Grundeis und dann fangen die an, um sich zu schlagen. Also wenn man da unvorsichtig wird, dann kommen die nicht nur mit Waffengewalt, sondern dann haben die auch genügend Angst und Panik in der Hose, um dann wild rumzuballern und irgendwelche Sachen zu machen. Das hat man ja jetzt bei diesem Richter da gesehen in dem Füllmich-Prozess. So, und wenn ich dann die Analyse fertig habe und weiß, wo ich ungefähr stehe und was ich mir leisten kann und wie ich reagieren muss und wohin ich ausweichen kann oder wie weit ich was zulassen kann und wann ich eingreifen muss, wenn es zum Beispiel um die Kinder geht und so weiter, dann entscheide ich. Und zwar eine Kaskade. Rote Linie 1, kommt das. Rote Linie 2, passiert das. Rote Linie 3, mache ich das. Und das ist ein Plan dann. Und ein Entschluss ist immer eine Sache, für die muss man kämpfen. Also ein Entschluss ist nicht einfach so, man sagt, ja, das mache ich und dann am nächsten Tag das Wetter anders und dann fällt man um und sagt, oh, nee, doch, lieber nicht. Ist mir zu kalt, zu nass, zu was weiß ich. Also ein Entschluss, dafür muss man dann stehen. Da muss man auch von vornherein klar wissen, wenn ich das entschließe, dann darf ich nicht umfallen, weil ich unter Umständen andere in meiner Familie, in meinem Umfeld oder sonst wo mitgeworben habe oder mit in die Sache einbeziehe und dann muss ich denen ja ein verlässlicher Partner sein. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Einer, der in einem Entscheidungsprozess, in einer Krise nie zu einem Entschluss kommt, immer wieder umfällt und immer wieder irgendwas weiter entscheiden will, der ist unzuverlässig und der wird von den anderen dann gemieden, weil auf den kann man sich nicht verlassen. Das ist der Punkt bei dem Entschluss. Und das ist mal ganz allgemein für viele vielleicht neu. Ich muss verlässlich sein für meine Umwelt, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Verwandten, für meine Kollegen und so weiter. Und für mein Volk. Deswegen wollen die auch den Volksgedanken wegkriegen. Das ist genau der Punkt. Und das braucht Entschlüsse. Und eine klare Analyse, die zu diesen Entschlüssen geführt haben. Also man muss da immer das Denkstübchen einschalten. Das hat man schließlich nicht oben auf dem Hals, damit es nicht in den Hals regnet. Okay, soweit für heute. Das geht irgendwann vielleicht weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.